Deutschlandfunk Kultur Tonart. Birkin, wer diesen Namen um den Arm trägt, der hat wirklich Geld ausgegeben. Richtig viel Geld. Bis zu 6-stellige Summen werden für eine Birkin-Bag gezahlt. Eine Handtaschenikone, vor Jahrzehnten für eine Ikone designt, für Jane Birkin. Und das ist schon ein Phänomen, denn sie war eigentlich das Gegenteil von Bling-Bling-Jet-Set. Sie war zwar berühmt-berüchtigt, aber trotzdem eine junge Frau von mädchenhafter Anmut, ungekünstelt, ja, und trotzdem Skandal umwittert. Eine Sängerin, die sich auf den Index von BBC und Vatikan stöhnte. Anfang 20 war Jane Birkin damals, als sie zusammen mit Serge Gainsbourg ganz bewusst diesen Skandal inszenierte. Heute wird sie 75 und über das Phänomen Jane Birkin möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Jürgen Liebing sprechen. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Je t'aime, moi non plus. Radio Vatikan setzte dieses Lied auf den Index. Die BBC weigerte sich, es zu spielen. Bessere Werbung konnte es eigentlich gar nicht geben. Naja, wobei, das Lied wurde ein Hit, ja. Wobei sie ja eigentlich gar nicht die erste Sängerin war für diesen Song. Denn eigentlich hatte Serge Gainsbourg ihn mit Brigitte Bardot aufgenommen. Diese Aufnahme existiert auch. Aber Gunter Sachs, ihr damaliger Mann, und sie fanden dann doch, ach nee, lieber nicht. Und da hat dann Jane Birkin quasi als junge Frau gerufen, hier, ich bin auch noch da. Und leider hat dieser Song ja zu einem Image geführt, was man oft lesen kann, auch bei einer Art Dokumentation, Sexsymbol. Aber das war sie ja eigentlich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Vom Äußerlichen her schon mal. Von mir her muss ich mal ehrlich sagen, es gibt einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied zwischen Sex und Erotik. Und Jane Birkin war so etwas, ja, die Erotik par excellence. Sie war keine Vollbusige, sie hat nicht von sich aus auf Skandal gemacht. Aber sie wurde ein bisschen dazu fast gedrängt. Also Segen und Fluch gleichzeitig. Genau, ja. Ja, was war sie denn nun eigentlich? Eine singende Schauspielerin oder eine schauspielende Sängerin? Denn ihre Karriere begann ja im Film. Ja, und zwar mit Blow Up, wo sie einen ganz kurzen Auftritt nur hatte. Ich denke, bei ihr ist es wirklich 50-50. Sie hat, wenn wir die Filme aufzählen würden, würden wir die Sendezeit reißen. Sie hat über 40 Filme gedreht. Sie hat aber auch viele, viele Platten gemacht, wobei ihr das Schauspielern, glaube ich, wichtiger war. Bei ihrer Sängerkarriere hat sie oft auch mal unterbrochen, hat gesagt, nee, jetzt die nächsten Jahre nicht. Aber dann ist sie doch immer wieder zurückgekehrt. Also ich sage, sie ist beides. Es gibt ja diejenigen, die mal singen und dann Schauspieler sind oder umgekehrt. Aber hier gilt für sie beides. Sie war kein Sexsymbol, haben Sie gerade gesagt, aber sie wurde zur Ikone. Was war denn das Besondere an Jane Birkin als Künstlerin, aber vielleicht auch als Person? Also als Künstlerin ist es eben diese, wie soll ich sagen, zurückgenommene Weiblichkeit. Sie hat ja auch fast was Androgynes gehabt, empfand ich jedenfalls immer so. Und als Sängerin oder als Person so, muss ich ja sagen, da hat sie leider besonders im letzten Drittel ihres Lebens auch sehr viele Schicksalsschläge erlebt. Sie hat früh angefangen, hat mit 19 geheiratet, gegen den Willen des Vaters gleich eine Tochter gekriegt. Dann kam die Liaison mit Serge Gainsbourg, mit dem sie 11 Jahre zusammen war und auch eine Tochter gekriegt hat. Und dann noch eine dritte Beziehung, wo sie auch eine Tochter bekam. Und das ist schon mit dem Regisseur Jacques Dillon. Da wurde dann 1982 Louis Doyon geboren. 3 Töchter aus 3 Beziehungen. Sie war ja mit berühmten Künstlern verheiratet. Hat sie sich denn auch aus dem Schatten von Serge Gainsbourg oder auch von Jacques Doyon gelöst? Wie verlief denn ihr künstlerischer Lebensweg? Also muss man schon sagen, dass sie es geschafft hat. Mit Serge Gainsbourg war sie ja sehr lang zusammen, 11 Jahre. Dann haben die sich getrennt, aber sind Freunde geblieben. Und sie hat auch weiterhin seine Lieder gesungen. Also von ihr selbst gibt es nur 2 Alben mit eigenen Texten. Sonst hat sie in Anführungszeichen immer Fremde gesungen. Und bei Serge Gainsbourg nach der Trennung, weil, naja, kennen wir ja, der hatte etliche andere Affären, das wollte sie nicht mehr so machen. Aber sie hat weiterhin seine Lieder gesungen. Mhm. 2020 erschien ihr letztes Album, Oh, pardon, tu dormais. Und was kann man darüber erzählen? Ja, das ist das 2. Album mit eigenen Texten. Und zwar hat sie ein Theaterstück geschrieben und ein Komponist, Etienne Daou, der hat sie überredet und gesagt, komm, mach daraus Chansons. Es ist so, dass da ein Mann und eine Frau eine ganze Nacht reden über Liebe, über Tod und über das Leben. Und es ist ein sehr, sehr persönliches Album. Und ich glaube, sagen zu können, wie gesagt, es ist letztes Jahr erschienen. Es ist ihr letztes Album. Jane Birkin wird heute 75 Jahre. Vielen Dank an Jürgen Liebing. Und angesprochen auf die Fragilität dieses Albums, da hat sie noch einmal Serge Gainsbourg zitiert. Über einen blauen Himmel gäbe es nichts weiter zu sagen. Für gute Chansons brauche es Stürme und Wolken.